Mein Name ist heute Gertrude und heute bin ich ziemlich müde. Meine Genossen sind größer als antarktische Albatrose. Ich probiere nur eins und mein dunkler Bär heißt Heinz. Vielleicht hast du ihn gelesen, er liest besser, er isst Mayonnaise. Keine Gedanken, keine Bange, da schlängelt ja eine lange Schlange. Die Schlange heißt Kundalini und trinkt nur Wodka Martini. Wir müssen die ganze Welt interpretieren. Wo sind die Menschen, wo sind die Tiere? Doch alles ist so relativ. Wenn Heinz kommt von Amsterdam mit Kiew. Keine Gedanken, keine Bange. Da schlängelt der Junge eine lange Schlange. Schlange heißt Kundalini und trink nur Wodka mit Martini. Keine Gedanken, keine Bange, da schlängel ja eine lange Schlange. Die Schlange hieß Kundalini. Trink nur Wodka und Martini. Mein Name ist heute Gertrude.